Zum 85. Gründungstag der Heroischen Koreanischen Volksarmee gab es am 21. April in der Botschaft der DEVRK in Russland ein Bankett. Dazu wurden eingeladen die Persönlichkeiten der Parteien, des Parlaments, der Ministerien, der Regierung und Organisationen Russlands, wie der Liberaldemokratischen Partei, der Staatsduma, des Außenministeriums, des Rates der Veteranen des Koreakrieges und der Gruppe für Solidarität mit der DEVRK sowie die Mitarbeiter des Presse- und Nachrichtenwesens. Zugegen waren dabei auch der Geschäftsträger AI und die Botschaftsangehörigen der DEVRK in Russland. Die Teilnehmer legten zuerst an einem Kunstwerk, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammenstehen, Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Anschließend besichtigten sie die Fotos von den revolutionären Tätigkeiten vom Genossen Kim Jong-un.